Lektion 1. Übung A6. Hören Sie die folgenden Meinungen über Deutsche. Erstens. Antonio Delgado Hernández. Ich komme aus Kolumbien und ich lebe schon seit 14 Jahren in Deutschland. Ich bin nach Deutschland gekommen, damals, um ein Praktikum zu machen. Und ich studiere momentan Soziologie. Ich bin 38 Jahre alt und verheiratet. Ich habe auch zwei Kinder. Als ich nach Deutschland kam, das Erste, was mir aufgefallen ist, war das Wetter. Und zweitens, dass die Menschen hier im Vergleich mit meinem Land sehr zurückhaltend sind. Diese Eindrücke haben sich im Laufe der Jahre ein bisschen verändert. Das ist meine, dass die Deutschen nicht so cool sind, wie ich am Anfang gedacht habe. Dass sie, wenn sie Freunde haben, sind echte Freunde. Und was das Wetter anbelangt, die ersten Eindrücke waren sehr richtig. Also, das Wetter hier ist nicht gerade besonders. Auch das Leben hier hat viel dazu beigetragen, dass ich hier geblieben bin. Zum Beispiel, dass das Leben hier einfacher zu gestalten ist als in Kolumbien. Dass man hier mit den Menschen besser rechnen kann als zum Beispiel in Kolumbien auch. Dass das Leben hier sehr organisiert ist, gefällt mir auch. Ich glaube, das ist auch eine Sache, dass für Kolumbianer sehr wichtig ist. Also, Kolumbianer sehnen sich nach Organisation und leider ist bei uns immer sehr schwierig, das zu verwirklichen.